Hast du eigentlich den Schokofleck gesehen, auf dem du gerade sitzt? Der ist nämlich immer noch da, die haben das nicht ausgewechselt. Ja. Okay. Eiskalt hier, ey. Die haben auch unsere Handtücher wieder aufgehangen. Nicht im Ernst. Sind das die gleichen? Woher kannst du das erkennen? Weil im Badezimmer kann ich hängen, oder? Doch, im Badezimmer hängt eins. Ja. Im Badezimmer hängt eins und da hängt eins. War eins. Ich glaube. Ach so, eins nur. Okay. Eins war da und eins war im Badezimmer, ja. Also ich dachte, es wären hier zwei gewesen und im Badezimmer hängt eins. Nee, im Badezimmer hängt ein kleines und ein großes. Okay. Und halt eins für die Füße, also da. Hm. Wie heißt das Ding nochmal? Das hat einen Fachbegriff. Ah, ist auch scheißegal. Fußmatte? Ja. Nennen wir es Fußmatte. Ja, wie denn sonst? Nein, es wird so heißen wahrscheinlich. Also das passt schon. Ich habe bei dir gesehen, du hast auch nur so eine Lappenfußmatte. Was habe ich für eine Fußmatte? So eine Lappenfußmatte. Wie Lappenfußmatte? Ja, so eine. Ist eine Lappenfußmatte. Ja, aber pass auf. Die haben wirklich bei Ikea diese Dinger, die sind fast wie ein Teppich. Und zwar, das ist nicht unbedingt die Größe, sondern die Dicke, die geil ist. Die saugt dir erstens das ganze Wasser weg und die sind schon flauschig weich. Ich glaube, meine Fußmatte ist sogar von Ikea. Aber das ist dann... Ach, die weiße? Ja, doch. Sind die... Nee, die ist grau. Ja, aber die gibt's dann weiß. Okay. Aber sind die dann so flauschig, wie beispielsweise mein grüner Teppich? Weißt du, wo du so ganz viele einzelne Dinger... Das klingt mega eklig. Das ist doch gar nicht mehr vernünftig sauber, oder? Das ist eine Waschmaschine. Ja. Ja. So wie ich jetzt meine Fußmatte eigentlich auch war. Ist eigentlich scheißegal. Okay. Richtig geil flauschig. Ich stell mir das vor, wenn ich aus der Dusche komme und dann quasi auf diesem richtig... Du hast halt nicht quasi, du stehst halt nicht auf so einem harten Boden direkt, sondern du stehst auf sowas wie Teppichartigem. Also es ist, ich finde es schon angenehmer. Ja, das ist wie ins Bett gehen. Nee, Moment, das ergibt keinen Sinn. Was? Das ist wie du steigst aus der Dusche und landest auf einem Feld aus Gras. Okay, also ja, jetzt fängst du aber an. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum zweiten offiziellen Hashtag Pietcast. Ja. Aus Margate. Margate! Mit dem, oh, weißt du, was wir letztes Mal hatten, fällt mir gerade auf, hatten wir das Ding deutlich näher. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Hashtag Pietcast. Zweiten Versuch des zweiten Hashtag Pietcast. Aus Margate in England. Aus Margate. Den Vereinigten Königreichen, Great Britain. Gibt's dafür noch andere Begriffe? Wofür? Für Great Britain? Ja, für das, wo wir sind. England? Da habe ich schon gesagt. Great Britain ist auch. Habe ich schon gesagt. UK, United Kingdoms, Vereinigte Königreiche. Arsch von United Kingdom. Ja, aber sowas von. Ja, stimmt sogar, weil der sogar, wie du meintest, so leicht also östlich südöstlich ist. Südöstlich. Glaube ich. Das heißt, südwestlich wäre dann der Penis von United Kingdoms. Das wäre dann quasi Irland. Beziehungsweise primäre, wait, what? Ach so, südwestlich ja. Wäre dann der Penis aus Irland. What? Ja, hängt nicht mehr dran. England, Irland ist im Norden. Was, hä? Schottland ist im Norden. Ja, aber Irland doch ja, auch. Irland ist im Irland ist im Nordosten. Westen. Nordwesten, meinst du? Nordosten. Irland ist im Nordosten. Nordwesten, ja, das halten wir so fest. Ja, hallo, du hast gerade gesagt, Irland wäre im Süden. Nein, im Südwesten. Jetzt hast du die Kamera getreten. Ja, weil ich böse bin. Ja. Ich bin böse über mich. Nein, was wir... Ihr findet heraus, liebe Zuschauer, dass eure Hausaufgabe, was ist das primäre Geschlechtsorgan von England, ja? Wenn unter der Voraussetzung, dass Margate der Arsch ist. Ja, Wales ist eher im Westen. Wales ist auch nicht an der Küste. Nicht direkt. Ist keine Küstenstadt. Oder? Wales ist keine Stadt. Ja, sag ich doch, ist keine Küstenstadt. Damit meinte ich alle Städte, die es gibt. Ja. Ich wollte halt nur ausschließen. Ja, das stimmt. Wales ist keine Küstenstadt. Ja, das ist, ja. In der Mathematik würde man da hinter eine richtig 1 schreiben. Für. Ja, ein korrekt. Häkchen. Ja, richtig. Genau. Und so läuft der Hase. Nämlich genau. Auch. So. Wir haben den zweiten Tag unseres kleinen Trips zur Geek 2015, der Videospielmesse für Leute, die aus Margate kommen. Es sind sehr viele lokale Leute. Die ist halt wirklich auch klein, haben wir heute festgestellt. Das war der erste. Aber wobei, dahin wollen wir noch gar nicht kommen. Erst nochmal, die allererste Geschichte, die ich erzählen möchte, ist sogar noch von gestern Abend. Ich bin nämlich, während ich den Podcast gerendert habe, bin ich nochmal kurz raus, frische Luft schnappen, ja. Und Da warst du schon, glaube ich, im Bettchen und hast 3DS gespielt? Ja, ich war schon umgezogen und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe keinen Bock. Scheiße, frische Luft. Spiele lieber weiter mit Jones Mask. Genau, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich brauchte einfach die frische Luft zu dem Moment, weil das mit dem Upload des ganzen Dings irgendwie 5-mal nicht funktioniert hat. Und das hat dann immer ewig gedauert wegen der blöden Internetverbindung. Und mit dem Chrome, nochmal, Chrome hat gar nicht funktioniert, Mozilla Firefox schon. Nichtsdestotrotz, irgendwann hat es dann funktioniert, ja. Und dann brauchte ich frische Luft, bin rausgegangen und auf einmal kam ein Mensch an mir vorbeigerannt, nur im T-Shirt und es war arschkalt. Der hatte keine Hose an. Doch, der hatte auch eine Hose an und auch Schuhe. Ja, aber sonst der kam nur im T-Shirt. Nur im T-Shirt als Oberbekleidung, als Bekleidung des Oberkörpers. So, keine Jacke, kein Pullover, nichts, alles das, was man normalerweise erwartet. Das wäre mega witzig gewesen, ja, wenn er einfach nur so ein weißes T-Shirt angehabt hätte, weißt du, und so seinen Schlänger so während des Rennens hin und her. Egal, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Genau, das Bild hatte ich im Kopf. Ja. Also der hat auch wirklich nur so ein weißes T-Shirt an, war mega strange. Und dann ist der einmal vorbeigerannt ins Hotel rein und kam irgendwie wirklich so... Christian macht gerade die Geste, wie der Penis durch die Gegend wedelt. Und dann kam der irgendwie so 20 Sekunden später wieder raus und hat mich gefragt, ob er von mir ein bisschen frische Luft haben könnte. Und habe ich ihm dann auch gewehrt. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann meinte er so, boah, hier in Margate hänge ich jetzt fest. Ey, leck mich am Arsch. Dann habe ich gesagt, hä, ist was schiefgelaufen? Ja, mega was schiefgelaufen. Ich hatte ehrlich gesagt ein paar Probleme mit der Polizei. Und ich denke so, okay. Ja, und jetzt komme ich hier nicht mehr so weg. Und die haben ja kein Hotelzimmer mehr frei. Kennst du vielleicht irgendjemanden, wo ich übernachten könnte? Und habe ich nur gesagt, naja, sorry, ich komme aus Deutschland. Und als ich schon sagte, ich komme aus Deutschland, hat er in der Sekunde sein Interesse an mir verloren und ist direkt weitergegangen. Oh, sorry, don't worry about that. Und ist, also, kümmere dich nicht um mich, ist egal, schönen Abend noch. Und ist direkt weitergerannt. Der Typ hatte einfach keine Unterkunft für die Nacht, hat irgendeinen Scheiß gebaut, wurde jetzt wahrscheinlich gerade in der Nacht entlassen von der Polizei und wusste nicht, was er machen soll, wo er unterkommen soll. Aber bevor ich als Samariter, wie ich bin, dem sagen könnte, ja, du kannst bei Christian im Bett schlafen. Ich glaube, der war eine männliche Hure und wollte sich an mich ranmachen. An mich ranmachen, meinst du? Und als er gemerkt hat, ich bin Deutscher, hat er gesagt, nee, das ist zu viel für mich. Ja. Kann ich nicht nehmen. Die Deutschen sind einfach zu hart, zu geil, zu alles. Weißt du, wenn die eindringen in was auch immer, dann gibt's Problematiken. Das stimmt, weil die zu hart sind. Richtig. Aus und zu früh schießen. Ja? Ja, wobei, wir schießen ja nur zurück. Wir schießen ja nur zurück. Beziehungsweise sagen wir das dann nachher. Worüber reden wir eigentlich gerade? Über Krieg. Ach so. So, die Geschichte wollte ich mir erzählen und dann sind wir ins Bett gegangen und haben geschlummert. Und dann bin ich morgens aufgewacht und habe ein Video von mir im Internet gesehen, wie ich schlafe. Da habe ich auch gedacht, was ist denn hier los? Wir haben uns unterhalten und während ich mit Peter rede, merke ich dann, wie Peter irgendwann nicht mehr mit mir redet und am Pennen ist. Und ich habe in dem Moment aufgehört zu reden, da drehst du dich um und schläfst weiter und liegst mit dem Rücken zu mir. Und dann warst du schon am Knacken. So überfreundlich, so richtig so. So, geh mir jetzt nie auf den Sack, ich will schlafen. Und oh, da bin ich schon am Schlafen. Habe ich denn eigentlich krass geschnarcht? Nö. Gar nicht, ne? Weil die Leute haben unter Twitter geschrieben so, ich habe mir das Video angehört, so, ey, ich schnarch doch nicht so krass. Doch, doch, also da hast du schon geschnarcht, als ich aufgenommen habe. Echt? Ja, okay. Deswegen habe ich aufgenommen. Aber ich habe das nicht gehört irgendwie. Nur vielleicht, weil dein Lachen so hübsch war. Ja, ich wollte das ein bisschen überdecken. Ja, oh, das ist lieb von dir. Ja. Aber das ist eine Fähigkeit von mir, wenn ich erstmal in einem bequemen Bett liege, innerhalb von Sekunden einzuschlafen, die meine Freundin auch extrem an mir schätzt. die ersten paar Male, wo mir das passiert ist, dass ich, während ich mich mit ihr unterhalten habe, eingeschlafen bin, hat sie mir das doch recht übel genommen. Interessierst du dich eigentlich nicht für mich? Nee, tut mir leid, ich bin einfach, wenn ich müde bin und in einem bequemen Bett liege, dann schlafe ich einfach ein. Da könntest du, deswegen, ich bin ja auch so einer, der nicht seine Zeit im Bett verbringt, wenn er nicht schlafen will. Wenn ich schlafen will, dann lege ich mich ins Bett. Und sonst, außer für eine andere Sache ist das Bett noch da, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Genau, lesen. Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Aber ja, okay, lesen halt noch. Nein, aber wirklich, so Bett ist eigentlich für Schlafen da. Und deswegen, wenn ich so mich so eingemümmelt habe und das Kissen und Decke und dann bin ich halt weg. Und da könnte die Konversation noch so interessant sein. Ernsthaft? Ja. Das liegt an meiner reinen Weste. Ja, ich glaube, ich kann relativ viel im Bett halt, oder ich mache halt relativ viel. Du kannst viel im Bett, halten wir das so fest. Das können wir gerne festhalten. Ja, ich kann das bestätigen. Aber ich mache hier zusätzlich also so Lesen, oder ich nehme ja manchmal mein iPad, nicht iPad, Surface. Ich wollte gerade sagen, Fresse, was ist jetzt so ein Scheiß habe ich nicht. Hey. Also mein Pad mit ins Bett, weil ich dadurch, dass ich in Nippes so eine kleine Wohnung hatte, habe ich von da aus auch oft Fernsehen oder geguckt oder so im Bett. Ja, genau. Keine Ahnung, bei einer Wohnung von 18 Quadratmeter oder so mit Küche und Wohnzimmer. Und ey, wobei, du hattest eine Couch. Ja. Ja, aber manchmal habe ich einfach im Bett gelegen, weil man konnte ja vom Bett aus alles machen. Und jetzt ist ja im Endeffekt erst meine erste Wohnung, wo ich quasi vom Bett aus keinen Fernseher sehe oder so, weil nicht mehr alles in einem Raum ist. Und deswegen mache ich jetzt so nach und nach nicht mehr alles. Irgendwie im Schlafzimmer zumindest. Und daher kommt das so ein bisschen. Nee, das machen auch viele. Ich habe nur das Gefühl, dass das... ich meine, es ist ja auch nicht so, als wenn du Probleme beim Einschlafen hättest oder sowas. Nur ich glaube, dadurch, dass ich halt wirklich Fernseh gucken und die ganzen... Im Bett gibt's halt kein Tablet. Im Bett gibt's kein Buch. Hast du nicht extra fürs Bett so eine Halterung? Nein, das ist für die Couch. Ich hatte das doch nur an dem Bett stehen, als ihr bei mir übernachtet habt. So. Die stand ja jetzt, als du bei mir warst, stand die an der Couch. Da hab ich nicht so drauf geachtet. Hast du nicht drauf geachtet? Nee. Okay, nee. Nee, Laptop am Bett hat gar nichts zu suchen. Nee. Echt nicht? Boah, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn du vom Bett aus richtig zocken könntest. Also ohne Einschränkung, weil manchmal, weißt du, dann sitzt du ja da und fängst irgendwie mit der Maus so an, krippelig. Naja, das kannst du voll knicken, ja. Selbst wenn du einfach nur den Laptop am Schoß hast oder sowas und dann mit dem Controller zockst, aber auch das funktioniert nicht vernünftig, weil du hast halt den verkackten Laptop am Schoß und mein Laptop wiegt ja 35 Kilo. Ja, aber du hast den Tisch. Ja, ich hätte den Tisch, könnte ich theoretisch am Bett machen, aber dafür, wie gesagt, ist das Bett nicht da. Gut, wollen wir nicht zu lange über Betten reden? Haben wir ja auch noch nicht getan. Eventuell schon. Wir haben dann natürlich auch am Morgen das erste Feedback gecheckt zum Hashtag PeteCast. Ja. Worüber ich sehr, sehr happy bin. Ja. Weil ich habe eigentlich kein einziges negatives Feedback gelesen. Ja, ist das gut oder schlecht? Also gut auf jeden Fall. Was soll daran schlecht sein? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht trauen die Leute sich nicht, ihre Kritik zu äußern. Ja gut, es gab halt, wir hatten ja auch gefragt, wie findet ihr die Länge? Und dann haben manche gesagt, Länge ist okay. Manche haben gesagt, gerne mehr. Manche haben gesagt, ist schon ein bisschen lang. Also da scheiden sich halt die Geister, aber niemand hat halt gesagt, das war langweilig oder was ihr labert, finde ich nicht gut oder Podcast stinkt nach Maggi. Von daher passt das schon, glaube ich. Nur muss man auch dazu sagen, dass wir gar nicht wissen, wie lange wir reden, weil wir gucken weder auf die Uhr, noch haben wir irgendwie einen Zähler oder so. Das heißt, wir reden einfach, bis wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen und hören dann auf. Unabhängig davon, ob wir jetzt 20 Minuten reden oder 50. Genau. Weil das wäre halt Bullshit, eine Folge in die Länge zu ziehen, obwohl wir gar nichts mehr zu sagen haben. Ja, aber der Punkt ist relativ spät erst erreicht, dass wir nichts mehr zu sagen haben. Das ist richtig. Aber ich würde halt auch nicht abbrechen, nur weil wir sagen, oh, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten, wir müssen aufhören zu reden, stimmt, obwohl wir gerade mega Bock haben. Eigentlich haben wir aufgehört, als ich meine zweite Apfelschorle aufgetrunken habe. Ja, das ist richtig. Ich habe nur eine halbe. Du hast noch eine halbe Apfelschorle. Die haben die tatsächlich hier stehen gelassen. Wo ist denn die? Hier unten am Boden. Am Boden? Ach du heilige Scheiße. Ja, da habe ich die hingestellt. Ja, da willst du jetzt aber nicht raustreten. Damit ich die nicht aus Versehen... Der Tisch ist sehr klein, der zwischen unseren Betten steht. Und ich wollte nicht unbedingt eine halbe Pulle Apfelschorle da draufstehen haben, die eventuell runterfallen könnte. Vor allen Dingen, da hatten wir unsere Brillen drauf, da hatten wir unsere Handys drauf. Ja, den 3DS. Ja, das wäre keine so gute Situation gewesen wahrscheinlich. Yes, indeed. Auf jeden Fall vielen Dank für euer Feedback. Wir sind ja immer noch nicht bei iTunes gelistet, das wisst ihr. Das heißt, wenn wir jetzt bei iTunes gelistet wären, würden wir sagen, ey, ihr müsst uns bewerten, bla bla bla, weißt du, gibt uns ein Like auf Facebook so. oder auf YouTube, nee, aber tatsächlich bei iTunes ist das so, wenn du da Bewertung bekommst, steigst du in dem Ranking. Extrem krass. Ja, ist halt echt schon. Aber nee, wir haben uns überlegt, wir machen das anders. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann brauchen wir mindestens 2.500 Retweets. Nee, nicht Retweets, Euronen auf dieses Spendenkonto. Ach so. Ich direkt einen Schritt weiter. Das wäre die nächste Stufe gewesen. Du musst das langsam machen. Hallo, das ist so aufwendig produziert, was wir gerade machen. Das können wir uns anders nicht leisten. Wir brauchen die Unterstützung der Zuschauer. Ja, wir sind ganz arme Schweine. Ja, aber wir wollen jetzt aber auch kein falsches Bild. Also, ja. Nein, manche haben echt immer noch so noch die Vorstellung, so ja, YouTube Money gekauft. Eigentlich hätten wir uns das Hotel auch kaufen können, aber das ist mir hier nicht schön genug. Was halt passieren könnte, ist, wenn wir irgendwann einen wöchentlichen machen, dass wir Werbepartner reinholen. Einfach nur, weil ich das nur fair finde, wenn wir so viel Zeit dafür investieren, dass man dann dazu da wenigstens ein bisschen mit dran verdient, aber wir würden euch halt niemals zur Kasse daran bitten. Nee. Also, das ist ja sowieso schon immer unser Ding gewesen, so unser Ziel. Aber egal, jetzt schweifen wir schon wieder. Ach mega. Ach so, doch eine Sache noch. Okay. Manche Leute haben gefragt, ob das jetzt immer täglich kommt. Also um Gottes Willen. Täglich kommt, solange wir halt hier so reisemäßig unterwegs sind. Also jetzt in eigentlich Margate. Kommt nur noch morgen einer, weil Sonntag kommt schon keiner mehr. Das stimmt, weil Sonntag müssen wir uns schon wieder trennen. Ja, richtig. Also es ist ein 3-Tages-Ding gewesen. So, also heute ist die Mitte, noch die goldene Mitte, also passt. Ja. Weil das ist halt ein Reisepodcast. Wir überlegen dann für die Zukunft vielleicht mal sowas wöchentlich zu machen. Auch da gucken wir natürlich auch, wie häufig wurde der Podcast angeklickt, lohnt sich das, interessieren sich einfach viel mehr Leute für YouTube, weil naja, wenn, ja, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, wenn 100.000 Leute ein YouTube-Video gucken und nur 5.000 Leute den Podcast hören, dann ist schon klar, wo unsere Zeit besser rein investiert ist, oder? Ja, außerdem kommen wir ja eigentlich auch aus YouTube. Und das ist jetzt so ein kleines Experiment, wie viele Leute denn daran interessiert sind. Wobei ich das natürlich, ich liebe das echt, weil ich halt selber so viele Podcasts höre, so unendlich viele. Unendlich viele. Deswegen wäre schon cool, wenn es ganz gut ankommt. Aber okay. Jetzt zum Tagesgeschehen. Das war jetzt extrem viel aus eigener Sache und Bettgeschichten. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Ja. Bettgeschichten, nice. Wir haben uns dann irgendwann fertig gemacht. Wir sind wie spät aufgestanden? Um 7:30 Uhr? Ja. Also ich um 7:30 Uhr? Ich um 7:45 Uhr. Die Geschichte kennen wir irgendwoher. Haben uns fertig gemacht und sind dann voller Erwartungen nach unten gegangen, um für meinen Teil das erste Mal typical British Breakfast, also das typische britische Frühstück auszuprobieren. Hast du das schon genossen gehabt? Ja, in Windsor. Du hast das in Windsor schon. Was hast du in Windsor gemacht gehabt? Würstchen und. War das einfach ein privater Urlaub? Nee, da war ich bei Konami. Ah, das war eigentlich die Frage. Nicht, was du zu essen hattest. Nee, da war ich bei Konami für Castlevania. Ah, ich erinnere mich. Shadow 2. Dieser eine Ausschnitt, wo du die Fangzähne hast, die Vampirzähne? Ja, das kann sein. Ja. Okay, alles klar. Genau daher war das. Daher kannte ich auch, bei der Gamescom habe ich dann ein paar Leute wieder getroffen, mit denen haben wir dann ein bisschen Apfelschorle getrunken. Und YouTuber? Entwickler. Oh, nice. Und der eine war halt ziemlich cool drauf und Johnny hat irgendein Bullshit mal wieder erzählt und da hat er ihm, glaube ich, noch eine Backpfeife gegeben. Wait, der Entwickler hat Johnny eine Backpfeife gegeben? Ja, so eine, weißt du so. Wieso weiß ich davon bisher noch gar nichts? Wann habt ihr das? Das ist schon, im August war das. Also schon ewig her. Ja, letzte Gamescom. Der hieß, ich habe die Handynummer von dem da eingespeichert. Ja, sag die Nummer ganz kurz. Wann Spanier. Lies mal ganz kurz vor, bitte. Ja, okay. Wie ist die Handynummer von dem spanischen Entwickler von Castlevania Shadows of... Lords of Shadows 2. War ein cooles Spiel im Nachhinein. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher... Lies bitte nicht die Nummer vor. Was? Lies bitte nicht die Nummer vor, weil ich will nicht schneiden, dann dauert alles nur noch viel länger. Der hieß Juan. Juan, okay. Ich wollte den Namen nachgucken. Könnte auch Jesus gewesen sein, dann haben wir die zwei wahrscheinlich bekanntesten spanischen Namen. Der hieß wirklich Juan. Nee, ich glaub dir das. Aber es ist halt ein in Spanien sehr verbreiteter Name, darauf wollte ich wissen. Ah, nö, das weiß ich nicht. So, auf jeden Fall sind wir runtergegangen und da habe ich noch an der Rezeption gefragt, hey, wir sind Deutsche, kennt ihr ja hier nicht so. Am Arsch der Welt, am Arsch von England. Wir werden das erste Mal jetzt euer Frühstück erleben. Können wir das filmen? Und dann haben wir gesagt, ja, kein Problem. Die sind also mega easy. By the way, viel easier, als die meisten Deutschen wären. Und dann haben wir uns halt in irgendeine kleine Ecke gesetzt, weil wir wollen natürlich niemanden am Sack gehen damit oder irgendjemand auf dem Bild haben, der eigentlich gar nicht im Internet gezeigt werden will. Und haben uns bedient. Ja, wir sind zum Buffet gegangen und haben uns mal umgesehen, ja. Da gab es dann diverse Sachen, also es war jetzt nicht wenig, aber man hatte halt Toast im Sinne von Weißbrot und Körnertoast. Ja. Das konnte man sich dann toasten, das haben wir am Anfang noch nicht festgestellt. Naja, das habe ich vercheckt. Dann gab es Speck, aber nicht den Bacon, wie wir den kennen, sondern das ist mehr so ein Schinken gewesen. Und ich favorisiere diesen Speck zu unserem Speck, ganz ehrlich. Ich fand den echt geil, ja. Der war mega gut. Den konnte ich ehrlich gesagt. Das war das Beste am Frühstück, um mal kurz ein Fazit vorwegzunehmen. Genau, und die, wie der genau ausgesehen hat, könnt ihr euch im Video dann anschauen. Wir haben ein Video dazu gemacht. Es wird genau. Ein Video auf Pizmeet TV geben mit dem Titel Pizmeet probiert British Breakfast. Ja, Breakfast. Ja. Das Erste, was übrigens passiert ist, als Moment. Wir haben uns einen Teller genommen und dann waren da die Teigprodukte, sag ich jetzt mal. Also die haben da ja keine Brötchen. Die kennen halt nur diese Toast-Dinger. Und ja. Dann hatten die noch so Cupcakes. Die waren sogar tatsächliche Cupcakes. Und dann hatten die noch sowas, wo ich Christian gefragt habe, ey, was ist denn das? Und dann meinte Christian, das sind Pancakes, voll lecker. Und hat sich erstmal zwei aus seinen Teller getan. Wie sich später herausstellte, waren das keine Pancakes. Das war... Wobei doch, ich glaube immer noch, dass es Pancakes waren. Aber das war fucking eklig. Ja, aber die waren einfach nur ungesüßt. Komplett ohne Zucker. Und wahrscheinlich mit irgendwie, was weiß ich, ein bisschen mehr Mehl. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall. War auf jeden Fall eklig. Sahen die aus wie Pancakes. Ja. Etwas dicker halt, aber ich denke, die werden genauso kalt gemacht. Halt und nicht... Ja gut, Pancakes kannst du auch kalt essen. Ja, stimmt eigentlich. Auf jeden Fall haben wir uns da den Teller voll gemacht und diese Brotgeschichte ist natürlich das eine, aber wenn man von typisch britischem Frühstück spricht, dann spricht man von dem fettigsten Frühstück, das ich persönlich kenne, weil die kennen keinen ganz normalen Salami-Aufschnitt oder Käse-Aufschnitt auf ihren, auch nicht fettig. Auf ihren Broten. Nicht so. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. Käse hat 48%, Alter. Ja. Ey, die Chamios da hatten 100. Ja, das stimmt. Also wirklich jede einzelne Sache, die man sich auf seinen Teller legen konnte, waren beispielsweise gebratene Würstchen. Oder also deftiges Zeug halt direkt. Also gebratene Tomaten. Oder gebratene Champignons. Oder Baked Beans. Baked Beans, Alter, mega krass. Oder halt diesen Speck. Oder, jetzt wird's schon langsam eng. Röstis. Röstis, ja auch. Weil die waren echt. Röstis sind frittiert. Das Also im Endeffekt ist es Mittagessen. Dann hat man Rührei quasi. Gab's noch. Ja, boah, das war echt scheiße. Ich fand's okay. Also, und es gab Ketchup. So ein Frühstück. Ketchup. Das wurde uns empfohlen, dazu zu essen. Ja. Und du hast es dann tatsächlich auch fast bei allem einmal probiert mit Ketchup. Ja, klar, Mann. Ich wollte halt wirklich diese britische Erfahrung haben. Aber als wir uns dann diesen Teller vor uns aufgebaut haben und den gefilmt haben und nach der Aufnahme haben wir uns dann auch gedacht, die können unmöglich, das kann kein typisches Frühstück sein in England. Nee, also das können die nicht jeden Tag essen. Nee. Also dann werden die ja alle nicht älter als 40 oder so. Das kann nicht sein. Außerdem brauchen die dann jeden Tag 2 Stunden zur Vorbereitung, weil du brauchst alleine schon 4 Pfannen. Genau. Also für eine Pfanne für Champignons, eine Pfanne für Speck, eine Pfanne für, was weiß ich, einen Topf ja, für Baked Beans. Du kannst ja auch Sachen nacheinander da drum machen. Ja, theoretisch. Aber ich glaube alleine der Zeitfaktor, also irgendwie morgens vor der Arbeit irgendwie aufstehen, Kaffee machen, Speck machen, irgendwie Champignons machen, Baked Beans machen. Ja gut, Toast ist es nicht so krass, aber dann noch ein Ei. Stimmt auch, ja genau. Spiegelei. Spiegelei. Und zwar flüssig quasi. Ich fand. Also, pass auf, das Eigelb war flüssig, so. Ja. Ich stehe da mega drauf, also ich liebe das. Ja. I like. Aber ich kenne einige, die es nicht mögen. Boah, Pech gehabt. Ja, sehe ich genauso. Habe ich auch jedes Mal auf Teneriffa zu meiner Freundin gesagt, wenn sie sich darüber beschwert hat, dass die Eier ja weich sind. Habe ich gesagt, ja, ist ja viel geiler. Nee, mag ich nicht, ja. Hast scheiß Geschmack. Bestes Beispiel, habe ich auf mich gezeigt. Das stimmt, fuck you. Jetzt wäre der Moment gewesen, wo du sagst, nein, kannst du das sagen? Echt mal, das hat voll Unrecht. Oh mein Gott, jetzt hast du voll den Name gedroppt. Jetzt muss ich schneiden, fuck you. Und ihr werdet es nie hören, weil es gerade gepiept hat. Oh mein Gott. Wie viele Minuten sind wir denn? 24. Soll Peter sich sofort sein Handy rausholen, eine Notiz machen? Ich bin Christian, ich denke nicht nach, wenn ich rede. 24. Minute, Christians erste Abmahnung. Ja, sehr gut. Aber ich meine, im Endeffekt, Johnny hat ja über das Frühstück, hat uns ja, er war ja auch schon in England und hat uns schon ein paar Sachen erzählt, wie er es fand. Im Endeffekt fand er alles eklig, was es so in England zu essen gibt. Im Endeffekt muss ich sagen, wir haben gestern ja schon über die Fish and Chips geredet. Die waren ganz okay. Ja, und die waren okay. Bei dem Frühstück würde ich quasi das gleiche Fazit ziehen. Also, es gibt echt Schlimmeres. Man muss dabei sagen, wir hätten Müsli bekommen können. Die hatten Milch mit Müsli. Also insofern sind sie noch ein bisschen normal gewesen. Die hatten Croissants und Marmelade. Und Marmelade. Und die hatten auch... Und, ja, das ist das geilste auf der Welt. Marmite hieß es. Marmite, ja. Oder irgendwie sowas in diese Richtung. Also. Das haben wir probiert. Da wollen wir jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil das könnt ihr im Video sehen. Das ist eine Delikatesse hier in England. Das wird beworben mit entweder man hasst es oder man liebt es. Ja, das reicht eigentlich schon an Informationen darüber. Im Video dazu mehr, vor allen Dingen auch unsere Gesichtszüge, während wir es probieren. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann uns noch einen zweiten Teller geholt. Aber nicht von dem, nicht von den Sachen, die uns nicht geschmeckt haben. Nee, wir haben noch neue Sachen ausprobiert. So. Und waren dann, ja, ich habe dann das, beim zweiten Teller habe ich erst die Würstchen probiert, die Champignons und die Ketchup. Ja, stimmt, die Würstchen hatte ich auch erst beim zweiten Teller. Ja. Und dann hatte ich noch einen doppelten Espresso, aber gut, das ist vollkommen irrelevant und uninteressant. Und dann haben wir gemerkt, oh scheiße, es ist schon voll spät. Wir sollten ja eigentlich um spätestens 10 Uhr an der Messe sein. Genau, und wir haben 9:30 durch und wollten eigentlich um 9:30 losgehen. Wir wollten eigentlich um 9:30 losgehen. Wir mussten noch Equipment holen. Wir mussten noch Equipment holen und Peter musste noch ins Bad, einmal kurz, in Anführungszeichen. Und dann hatten wir auf einmal 9:50. Und es war alles viel zu spät und dann haben wir uns frecherweise ein Taxi geschnappt. Für 3,80 oder so ähnlich. Ja, irgendwie sowas. Und sind dann Gott sei Dank noch um 10 Uhr angekommen, schweißgebadet. Nee, ist Quatsch, weil wir sind ja mit dem Taxi gefahren. Wir sind zu früh da gewesen. Wir waren um 10 vor oder so waren wir da. Um 10 vor sind wir losgefahren. Nee, wir waren um 10 vor da. Ich habe auf die Uhr geguckt, als wir angekommen sind. Im Ernst? Ja. Krass. Also wir hatten echt noch Zeit. Wir sind ja auch relativ gechillt dann noch außen rumgegangen, weil da ja schon die Schlange war. Wo wir uns nicht unbedingt durchzwängen wollten, sind wir außen rumgegangen. Ja. Aber wir waren auf jeden Fall 10 Uhr. Ja, wir waren pünktlich. Da. Also wir waren drin um 10 Uhr. Ja. Weil uns wurde am Tag vorher gesagt, wir möchten, dass ihr spätestens um 9 Uhr da seid. Da haben wir gesagt, wir wollen aber noch Podcast aufnehmen und so und das wird ein bisschen später. Können wir nicht ein bisschen noch später kommen? Und dann hat er gesagt, ja, spätestens 10 Uhr. Und dann waren wir um 10 Uhr da und es hat keine Sau interessiert. Ja. Weil dann haben wir uns nämlich um 10 Uhr bei dem gemeldet, der uns gesagt hat, seid um 10 Uhr da. Und er hat gesagt, jo, ich brauche euch um 11. Um 11. Haben wir gedacht, wow. Und dafür haben wir uns jetzt gestresst, oder was? Ja, gestresst. Aber wir wären wahrscheinlich irgendwie gefahren mit dem Bus oder so, ja, weil es hat halt scheiße geregnet. Genau, also laufen ist, jetzt der Rückweg war okay, aber ansonsten heute Morgen laufen wäre jetzt nicht so geil gewesen, hat eigentlich immer geregnet. Es hat ungefähr bis 8 Uhr oder so komplett durchgeregnet. Ja. Durchgehend, also schon verrückt. Dann haben wir halt ein paar Sachen gezockt, die haben wir auch wieder aufgenommen. Ja, Mann, was haben wir denn gezockt? Ich weiß gar nicht, was wir zuerst heute gespielt haben. Ja, genau, was haben wir zuerst gespielt? Das ist eine gute Frage. Was haben wir zuerst gespielt? Mal gucken, ob man drauf kommt. Das ist nicht Gunship Police, oder? G-Police. Nee. Oder doch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Boah, ich auch nicht. Gute Frage. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber wir haben so ein paar Sachen haben wir natürlich wieder gespielt und aufgenommen und das könnt ihr euch dann angucken. Yep, davon wird es Videos geben. Die sind ein bisschen kürzer, als ihr vielleicht erwarten würdet. Die meisten Videos gehen so um die 5 Minuten, wie wir das Spiel spielen, uns darüber lustig machen oder dafür zu krass Knowledge droppen. Und meiner Meinung nach sind das ganz coole Dinger geworden und ich freue mich schon auf eure Reaktion darauf. Ja, länger macht es aber meistens auch eigentlich keinen Sinn, weil wir ja nur über das eine Spiel dann auch reden. Genau. Also wenn ihr dann irgendwie 20 Minuten über... keine Ahnung, Super Star Wars redest, dann... Super Star Wars, könnte das das erste Spiel gewesen sein, was wir heute gespielt haben? Das könnte tatsächlich sein. Ja, Mann, das war Super Star Wars. Ich wusste es. Krass, ey. Boah. Geiles Super Nintendo-Spiel. Ich hatte direkt mal einen tiefen Schluck Apfelschorle. Von gestern, Alter. Du bist so ein Tier einfach nur. Ja, muss weg. Als wenn ich das wegschmeiße, hallo? Oh Mann, ey. Lecker. Mein Mann rummelt schon. Mein Magen grummelt schon. Warte, ich muss mir neue Apfelschorle holen. Kannst einen Schluck von meiner haben? Nee. Was ja, wir haben ein paar Sachen aufgenommen und uns wurde dann gesagt, in der zweiten Halle, das ist die Queen's Hall, da würden wir uns dann treffen und da wäre ein Introduction. Eine Introduction, ein Panel, wo wir vorgestellt werden sollten. Und wir haben uns dann da hingesetzt, ins Publikum sozusagen, haben dann da gewartet auf den guten Vinny. Vince. Ja, Vinny finde ich immer geil. Wird er auch Vinny genannt? Nee. Aber ich nenne Winnie. Nee. Nur von mir. Ja. Aber eine ganz spezielle Beziehung. Und zwar die Beziehung, wo ich den Namen vergesse. Nein. Und im Endeffekt wussten wieder von den Staff-Leuten niemand so richtig Bescheid, was denn jetzt so abgeht. Jo. Dann haben wir, wie gesagt, Winnie gefragt und der sagte dann immer, wir stellen euch gleich vor und legt mal eure Sachen ab. Und ihr habt aber dann später einen Slot. Und wir dann so dachten, ja, okay, dann gucken wir uns das Ganze jetzt an. Yes. Und dann begann er mit der Begrüßung von wegen, hey, welcome to Geek 2015 und so weiter und so fort. Und die Massen haben gejubelt. Ja, also ich konnte mein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Ich lass mal schätzen, wie viele Leute waren wohl da? 20. Ah, komm, es waren mehr als 20. Ja, es waren mehr. Also, aber weiß ich habe keine Ahnung. Es waren nicht viele auf jeden Fall. Warum? Weil die meisten haben halt auch einfach gezockt, die interessieren die YouTuber halt nicht. Und dann, ja, wurden wir halt vorgestellt. Wir waren sogar die Ersten, die vorgestellt wurden. Genau. From all the way, from Germany. Ja. Pete Schmid. Schmid. Ja, wir haben ihn extra noch erklärt, wie man das ausspricht. Ja, hat nicht funktioniert. Ja, aber im Endeffekt war die Erklärung ganz gut. Also Pete kennen die ja sowieso hier. Und dann hat Peter gesagt, das wäre Meat, also Fleisch, nur mit einem S davor. Ja. Und der Kumpel von dem, der hat das mega verstanden, der hat es direkt richtig ausgesprochen. Genau. Pete's Meat. Da war eigentlich noch gesagt, das könnte auch eine Fleischfachfabrik sein oder ja, so. Ja, aber Winnie nenne ich ihn jetzt auch, der hatte ein bisschen Probleme damit, weil die haben dann immer einen Schinn draus gemacht. Ja, Pete Schmid. Komisch irgendwie. Das ist dann der Schmied aus dem Risen 2 Let's Play von Erik. Von Gronkh, weil da hat er den Witz auch gebracht. Aha. Ja, weißt du mal, hier habe ich wieder krass Knowledge gedroppt hier. Aber wir sind dann auf die Bühne und die Leute haben kurz geklatscht und dann wurde jeder YouTuber einzeln vorgestellt und mit jedem YouTuber wurde das Klatschen ein bisschen weniger. Ja, ich habe einfach durchgehend geklatscht. Ich hätte es einfach respektlos gefunden, irgendwie nicht zu beklatschen. Ja, ohne Spaß, ey. Ach, ich habe einfach durchgehend geklatscht. Ich meine, ich kenne keinen von denen, die da sind. Nee, auch nicht. Und naja, wir waren dann auf der Bühne und dann durften wir auch direkt schon wieder runter von der Bühne. Ja, weil vier andere YouTuber waren halt bei diesem Panel, bei dieser Diskussion dann. Ja, also Diskussion müsst ihr euch so vorstellen, die saßen halt zu viert auf einem Stuhl vorne auf der Bühne und haben dann so ein Mikro rumgereicht und Vince hat dann bestimmte Fragen gestellt wie, warum habt ihr mit YouTube angefangen und dann hat jeder was macht ihr eigentlich auf eurem Kanal, wo wir beide direkt schon gesagt haben, Minecraft. Und der erste fing dann an mit Minecraft, der zweite sagte Minecraft, der dritte sagte Minecraft und der vierte sagte Minecraft. Verrückterweise, diese Minecraft-Let's Player. Total abgefahren. Wobei wir natürlich auch Minecraft machen. Also. Natürlich, aber die machen es hauptsächlich. Ja, richtig. Einen fand ich noch abgefahren, dass er Minecraft ausschließlich auf der Xbox spielt. Ja, Mann. Also, kann ich nicht verstehen. Aber gut, jedem das seine. Die haben auf jeden Fall da krass Fragen beantwortet. Jeder nach dem anderen. Und wir saßen im Publikum und haben uns dann angeguckt. Und dann wurde uns gesagt, so, wie spät war das? Das war um 11, ne? Und dann wurde uns gesagt, das war so ein kurzer. Wir haben ein Meet and Greet. Genau. War die offizielle Bezeichnung um 13 Uhr. Genau, die YouTuber haben ein Meet and Greet, also quasi, müsst ihr euch vorstellen, oder ich habe es mir zumindest so vorgestellt, da sind halt Tische, da setzen wir uns vor und dann kommen Leute an und fragen uns entweder irgendwelche Sachen oder wollen irgendwie ein Autogramm haben oder was weiß ich. Dass niemand ein Autogramm haben möchte, damit haben wir von vornherein schon gerechnet, denn uns kennt hier wirklich keine Sau. Was mega angenehm ist. Das ist wirklich nichts gegen euch, um Gottes Willen, aber wir können uns durch die Gänge bewegen, alle Spiele spielen, Sachen aufnehmen, ohne dass sich irgendeine Sau für uns interessiert. Und das ist echt refreshing. Um es mal British zu sagen. Ich find's einfach nur anders. Also refreshing, naja, ich meine, bei der Gamescom haben wir jetzt nicht so die Probleme, wenn wir sagen, wir filmen jetzt, dass irgendwer ankommt und sagt, ich will, aber. Nee, das stimmt. Aber ich find's halt einfach mal ganz cool, irgendwo inkognito zu sein, was mit Videogames zu tun hat oder so. Okay. Ja. Und dann? Wo sind wir gerade? Ach ja. Ja, dann war das rum. Und nachdem wir dann Winnie wieder gefragt haben, Junge, wann geht's hier weiter? Er sagte, alles klar, 13 Uhr. Haben wir gesagt, okay, da gucken wir mal, dass wir jetzt noch ein bisschen was spielen. Und dann haben wir noch irgendwie was zu trinken organisiert. Wir sind ja dann hochgegangen in den Private Room. Also stimmt. Und haben uns da irgendwie was zu trinken organisiert, haben dann da noch so irgendwie die anderen YouTuber gefunden. Mit denen haben wir dann irgendwie noch so zwei, drei Wörter gewechselt, aber mehr auch nicht. Nicht viel. Die kam mir so vor, als wäre das so eine Truppe quasi. Ja, die kennen sich. Ja. Und wir sind mehr so die Outsiders, die Germans. Genau. The Germans. Die interessieren sich nicht sonderlich für uns. Also auch wenn man mit denen spricht, dann kriegt man meistens so als Antwort so eine 2-3 Worte Antwort. Ja. Aber ist auch egal. Ja. Also im Endeffekt schon. Whatever. Und dann haben wir weiter Spiele aufgenommen. Ja. Und dann waren wir um Punkt 10 vor 1. Ja, vorher schon. 10 vor 1 waren wir da, wo wir sein sollten. Und es kam niemand. Aber was total gut war, denn dann ging die Podiumsdiskussion los zu Stories. War das nicht beim zweiten Mal? Aber nee, doch. Nee, das war so gegen 2. Weil ich glaube, wir haben nämlich um 1 Uhr haben wir dann da gesessen, haben gewartet und dann war es irgendwie, weiß ich nicht, fast schon 2. Nee, wir haben noch nicht eine Stunde da gesessen. Nee, eben. Aber das war nicht später. Ich bin gerade hart am Überlegen. Also Moment, wir saßen da und haben gewartet. Wir saßen weiter hinten. Der lief einmal an uns vorbei. Da. Und dann dann habe ich ihn gesehen und dann kam er wieder und dann hat er zu uns gesagt, so, da war es dann aber schon wirklich so 20 nach, ich habe euch auf 15 Uhr verschoben. Ach ja, stimmt. Und dann haben wir gesagt, okay. Dann kommen wir um 15 Uhr wieder. Und dann waren wir um 15 Uhr da und dann ging auf einmal die Diskussion. Dann ging auf einmal ein Vortrag los von 4, 5 Leuten, die. Die eine war ja sozusagen die Leitung. Die hat die Leitung da übernommen. Ja, richtig. Und aber selbst die und auch die anderen waren entweder in der Spieleentwicklung tätig oder studieren den ganzen Shit, so mehr so wissenschaftlich. Und dann haben die sich über Narration unterhalten. Die haben gelehrt. Ja, aber vorher haben sie studiert. Ja, ja, klar. Aber die meisten haben gesagt, die arbeiten noch an ihrem PhD. Ja. Also keiner von denen war wirklich fertig, außer der ganz rechts, glaube ich. Ja, eben. Ja, gut, aber der war ja auch in der Branche. Ja, genau. Der hat bei Killzone mitgearbeitet. Und die haben halt über Narration geredet. Also das heißt, über Geschichten erzählen in Videospielen. Das haben die eine Stunde lang gemacht. Und das war sau interessant. Sau interessant, ja, wirklich. Also nur für Freaks wie uns, sage ich jetzt mal. Ja, also ist halt so eine Sache. Die jüngeren Leute haben sich dafür nicht interessiert. Das hat man halt auch im Publikum gesehen. Da saßen von den Kiddies saßen da keine. Aber so die Meinung von den Leuten zu hören war schon ganz interessant. Wenn es dann wirklich auch um manche Sachen geht, wie, ach, keine Ahnung, wie so ein von AAA-Titeln kann man diverse Sachen irgendwie schon nicht mehr erwarten, weil die müssen ja verkauft werden. Und dann ging halt so die Diskussion ein bisschen los. Nee, das stimmt nicht und doch, das stimmt wohl. Und können AAA-Titel künstlerisch wertvoll sein? Genau. Also die einen sagen ja und die anderen sagen nein. Und, ja, und dann kommt ein verrückter Mann mit Hut und nimmt den Leuten vorne das Mikro aus der Hand und muss unbedingt seine eigene Meinung dazu tun. Weißt du? Der verkackte Spinner, ey. Das war mega witzig. Ja, die schienen sich halt zu kennen. Also ja, er kam halt nach vorne, hat das Mikro genommen und sagte dann so seine eigene Meinung von wegen, ja, wenn du Monkey Island sagst, dann, ich glaube, meinte er, da musst du irgendwie fast alle Adventures sein. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Es war ja so, dass die bei irgendeiner Frage sollten die ja sagen, was ist eurer Meinung nach das Spiel Beste. Nicht das Beste aller Zeiten, sondern. Ja, mit der besten. Nicht mit der besten Geschichte, sondern auch so gesehen, wie die Geschichte erzählt wird. Mhm. Darum ging es halt auch. Und also nicht nur, dass man sich die Geschichte sozusagen selber so ein bisschen klamüsern muss, sondern, dass du. Aber auch nicht, dass man sich durchkannst. Nee. Also, dass dir die Geschichte vom Spiel erzählt wird, wie du daran eingreifen kannst. Ja. Also, inwiefern dich die Immersion halt erreicht. Keine Ahnung. Und einer hat gesagt, das war Hipster Over 9000, Eternal Darkness, kennt keinen Schwanz. Also, zumindest wir nicht. Niemand auf diesem Podium sah so aus, als würde er dieses Spiel kennen. Ja, muss ja auch mal sein. Ja, klar, also, von mir aus. Also, wobei, ich wollte das noch googeln. Ja, das kannst du ja gleich mal machen. Dann sagt was jemand, haben die anderen gesagt? Monkey Island. Stimmt. Hat direkt. Eigentlich haben alle Sympathie für. Ich meine, es gibt so viele Spiele, die man da nennen kann. Deswegen fand ich die Frage, ehrlich gesagt, fast schon bescheuert in Bezug darauf, als dass es mir so ein bisschen wie ein Lückenfüller vorkam. Weil wenn du so eine Frage stellst, kannst du dir sicher sein, dass darum eine Diskussion auf jeden Fall anfängt und auch nicht so wirklich zu einem richtigen Ergebnis kommen wird. Und irgendwer sagt halt Monkey Island, Mass Effect, die Mass Effect Trilogie, was hatten wir noch? Portal. Und ich glaube, das war's dann. Das wären die 4. Aber da, ach, dann waren sie noch mit Grim Fandango und keine Ahnung was, aber. Ja. Da gibt's so viele Titel. Ach, mega Titel. Die krasse Diskussion auf jeden Fall. Das ist total schwierig, das jetzt nochmal so richtig wiederzugeben. Ja. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie sich Leute dann über sogar in so krass tiefen Ebenen mit Spielen unterhalten. Leute, die sogar, sag ich jetzt mal, schon was älter sind. So, da waren mit Sicherheit 40er dabei. Ja. Ich war nur gespannt, was du jetzt von Alter raus hast. Christian wartet schon so darauf. Boah, einer war bestimmt 35. So weit bin ich davon auch nicht mehr weg. Nee, also, die sind ja schon. Aber die hatten halt wirklich auch Ahnung. Die eine hat ja, bei Sony gearbeitet. Mega krass, Der eine hat bei Killzone mitgearbeitet. Die eine macht ihren, wie du sagtest, Doktor in, irgendwas. Ja, aber schon sehr bezogen auf Videospiele. Also nicht nur einfach so Medien. Ich studiere mal irgendwas mit Medien, sondern schon alles sehr videospielbezogen. Und deswegen war das wirklich interessant. Das war, weil die haben auch keinen Quatsch erzählt. Die haben keine oberflächliche Diskussion geführt oder sowas. Oder sind Spiele gewalttätig oder sowas. Sondern die haben halt wirklich so total tiefgründig. Und dann hast du zwischendurch auch so Witze, die man nur versteht, wenn man selber auch viel weiß über Spiele oder zumindest viel erfahren hat mit Spielen und ein bisschen Erfahrung hat damit. Was ich halt total cool fand und das hat man nicht so häufig. Ja. Aber jetzt. Ja, die Diskussion war halt ganz nice und dann war sie halt irgendwann auch vorbei, weil zu einem Ergebnis kamen die da echt nicht. Logischerweise, halt ja. Eine ganze Menge da diskutiert sozusagen und dann war es dann auch vorbei. Und dann haben wir uns gedacht, wir haben schon lange nichts mehr getan, lass doch nochmal eine Runde zocken, beziehungsweise haben wir dann gegessen? Wir sind erst nochmal zu dem YouTuber-Ding gegangen und haben gesehen, dass da offenbar gerade verschiedene von den britischen YouTubern gerade ihr Meet and Greet hatten. Mittendrin waren die quasi, als wir reingekommen sind. Es war kein Schwanz da. Es war keiner da und ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr mal im Theater gewesen seid und zu einem Balkon, geht auf der linken Seite halt eine Treppe hoch und auf der rechten Seite eine Treppe runter. Und auf der linken Seite war der Hochgang für die Leute, die halt zu den YouTubern wollten, die dann oben saßen an ihren Tischen. Und wir haben rechts, an der rechten Treppe, haben wir einen vom Staff gefragt, ich glaube, irgendwas zu den Spielen, die ausgestellt sind. Ja. Und dann sagte einer von den Briten, wir sollen doch bitte von der Treppe weggehen, weil wir den Ausgang blockieren. Ja, weil es kamen in der Zeit, wo wir da standen, so fünf Minuten, kamen zwei Leute. Zwei Leute. Und die mussten dann den Hochgang wieder runtergehen und sind halt nicht links hoch, rechts runter, sondern links hoch und links runter. Ja. Und dann meinte der Spacko halt, die Unprofessionellen, die versperren den Ausgang. Dann habe ich gesagt, ey, wen sollen die denn stören? Die ganzen Leute, die da unten auf euch warten oder was? Ja, war kein nicht, Schwanz. Es war halt nicht ironisch gemeint von demjenigen. Also nee. Sonst hätte ich ja gesagt, so, ist halt, keine Ahnung, einfach nur so ein Seitenhieb, weißt du, weil kennt man ja von uns auch. Aber das hörte sich nicht so an, als wenn er so meinen würde. Deswegen fand ich gut, dass Peter da gekontert hat. Ja, die anderen haben auch alle gelacht. Der Typ ist einfach. Ja. Der Typ ist unsympathisch. Ja, total. Die anderen haben das schon, die haben auch gedacht, hey, was richten der sich auf? Ist der doof oder was? Bist du doof oder was? Nein, die meisten sind ganz cool eigentlich, ja. Also, das passt schon. Aber wir kennen halt logischerweise keinen und die kennen uns nicht. Ganz normal. Dann hatten wir die furchtbar gute Idee, wir hätten ein Hüngerchen. Ja. Und da draußen das Wetter ja nun mal auch nicht gerade gut ist. Es hat halt geplästert. Kennst du das? Kennst du den Begriff geplästert? Ja, okay, nice. Ja. Ich dachte, das wäre vielleicht ein rheinländischer Begriff. Du kommst von Duisburg, also. Ja. Ja. Okay. Ist das Rheinland? Duisburg? Ja. Kein, nicht. Das weißt du nicht. Ist nicht alles Rheinland? Oh, der stinkt. Alter. Wir werden diese Stelle für 2 Minuten unterbrechen. Nein, Ruhrpott ist nicht Rheinland. Ja, klar. Weil der halt zu weit östlich vom Rhein ist. Aber Duisburg ist noch Rheinland. Ja, sicher. Ich konnte halt früher, sind wir ja zum Rhein gefahren und haben da Sachen abgebrannt. Habt ihr auch platt gesprochen? Nee, das hat mir Oma gemacht. Also ja, hier. Oh ja, ich meine, Garten, ja, okay. Nee, das hat Oma gemacht. Aber die kam auch aus Griffrath. Ah, Griffrath. Griffrath. Nein, Griffrath, da gibt's eine Eiskunsthalle. Genau. Die wohnt cool. Irgendwie die Straße runter und also dann bist du da. Da sind wir während der Schulzeit ein paar Mal gewesen. Da wohnt quasi meine ganze Family. Also irgendwie alle 6 Geschwister meiner Mutter. Ist ja witzig. Die wohnen alle in Griffrath. Ist ja geil. Oder Kempen. Aber das ist ja auch nicht weit weg. Ja, okay. Und Ach, jetzt sind wir auf Rheinland gekommen. Ja, scheiße, wo waren wir denn eigentlich? Ach, beim Essen. Ah, ja, Plästern. Genau. Ja, genau. Plästern, ja. Und, also es hat stark geregnet. Da haben wir uns gedacht, wir können doch eigentlich auch hier essen. Die schenken, also die geben hier auch Essen aus. Ja. Und dann haben wir uns die Karte angeguckt und das erste, was uns angelacht hat, war natürlich der Angus Cheeseburger mit French Fries. Und dann haben wir gesagt, alles klar, schlagen wir zu. Auf den Preis haben wir dann noch nicht geguckt, blöderweise. Ja, ja, ja. Haben uns dann noch eine Apfelschorle dazu genehmigt und da haben wir dann schlappe 17 Pfund für bezahlt. Was der Hammer ist. Was sind das? Also 27 Euro oder was? Ich weiß nicht, ob es irgendwie 1,3 ist oder sowas. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro bestimmt. Meinst du? Würde ich sagen. Keine, also grob geschätzt zumindest. Ah, ist schon krass. Also das Essen hat über 10 Pfund gekostet. Ja. Und im Endeffekt haben wir dann so ein kleines Schälchen Pommes gekriegt, wo man am Anfang direkt schon sehen konnte, die hättest du auch noch 2 Minuten drin lassen können. Die waren sowas von matschig einfach nur. Und dazu haben wir in Plastiktütchen Essig und Ketchup bekommen. Natürlich Ketchup. Kriegst du immer Ketchup. Ja, die essen alles mit Ketchup, oder? Und wir auch. Wie meine große Schwester, die hat auch immer alles mit Ketchup gegessen. Ja, das kann ich aber auch gut verstehen. Ketchup passt zu allem. Fast. Ja, auf jeden Fall. Weil ich bin ja in England, also habe ich erstmal schön Essig über alles gekippt. War auch gar nicht so kacke, fand ich. Die Pommes waren halt nicht gut, um Gottes Willen, die waren weit entfernt von gut, aber ich werde jetzt nicht davon kotzen müssen. Ja. Aber dieser Burger, der war ein ganz schlechter Witz. Also der war wirklich, das war das Billigste vom Billigen. Ja, also mir kam es so ein bisschen vor wie diese tiefgefrorenen Burger, was es im Endeffekt nicht ganz war. Aber es war halt eine mega kleine Frikadelle drauf, yep. Im Gegensatz zu Angus Steak Burger. Naja. Ja. Und ja gut, die Zwiebeln waren ganz okay, die da drauf waren. Es war ein matschiges, es ist wie so ein weiches Brötchen, was man in der Bäckerei kaufen kann. Das finde ich immer geil. Und darin ist so eine Mini-Frikadelle, ja, wie man, wenn man beispielsweise in Penny geht, da kriegst du manchmal so Packungen mit 10 Frikadellen drin, ja. Und davon 2 zusammengematscht. Das war eine von denen, die auf dem Burger waren. Und dann hast du noch ein 26stel Zwiebel da drauf gehabt. Und Plastikkäse, ebenfalls aus dem Supermarkt, weißt du, den man auch mal irgendwie so bei, ja, ich kenne die Plastikkäse-Scheiße, die viereckigen Dinger. Die Schabletten. Ja, genau, die noch nie, die selber gar nicht wissen, was Käse ist, die Schabletten. Und Ketchup, die logischerweise. Immer zum Raclette. Im Ernst? Schablettenkäse? Klar, Mann, was denn sonst? Gott, Raclette-Käse, der so dick ist. Alter. Nein. Ja, also ich esse zu Raclette Raclette-Käse. Der feine Herr. Ja, wie komme ich nur auf diese ja. Idee? Natürlich immer nach Schablettenkäse. Ich kenne das gar nicht anders. Na, wie... Der Käse heißt Raclette-Käse. Ja, und? Das steht auf der Packung. Und du sagst mir natürlich... Und der ist so dick. Natürlich so dick ist Raclette-Käse. Du haust also so dicken Käse unter dein Raclette. Ich muss übrigens mal sagen... Weiß ich nicht, Peter hat gerade irgendwie so einen Abstand gemessen von, sagen wir mal, 3 Fingern. Ja, ich habe eventuell etwas übertrieben. Wie haust du den denn aufs unteres Raclette runter? Da musst du ja jedes Mal der Käse oben anbrennen. Ist doch voll scheiße. Nein. Wieso isst du nur so ein Raclette-Käse? Ich esse Raclette-Käse zum Raclette. Das ist doch voll blöd. Wie machst du das sauber? Das ist ja jedes Mal total zugesaut. Ist überhaupt nicht zugesaut. Natürlich, wenn der so dick ist. Noch dicker. Noch dicker. Siehst du, das geht doch gar nicht. Doppelt so dick. Wie ist Raclette. Ja, doppelt so dick wie ist Raclette. Ja. Ja. Nee, ist perfekt dann. Schablettenkäse, ey. Also, der Burger war unter aller Sau, meiner Meinung nach. Aber hat ganz okay geschmeckt. Ich hatte halt Hunger. Der Burger war unter aller Sau, aber hat okay geschmeckt? Wie geht das denn? Ich habe halt gesehen, dass es die billigsten Zutaten waren und die uns mega über den Tisch gezogen haben. Ja, siehst du, der feine Herr, weißt du, dem die Zutaten nicht gut genug sind, aber trotzdem halbwegs geschmeckt hat. Ja, ich war halt hungrig. Ich hätte auch alles gegessen. Ich hätte dich gegessen und es hätte halbwegs geschmeckt. Ich wollte immer schon mal Mensch probieren. Nein, ich hätte dich gegessen, nicht umgekehrt. Ja, hätte ich mich auch gegessen. Da hättest du dich selber gegessen. Ja, macht ja keinen Sinn, dich auch noch anzuritzen. Gut, aus der praktischen Sicht, ja, okay, ja. Passt für mich. Ja, anders, ja, egal. Ja. Ja, danach haben wir dann wieder mal ein bisschen aufgenommen. Ja. Also wir haben echt viele Spiele gespielt, das muss man einfach mal sagen. Wir haben nicht alles aufgenommen, ehrlich gesagt, oder? Wir haben nicht alle Spiele gespielt, weil manche davon einfach langweilig waren. Nee, aber haben wir alles aufgenommen, was wir gespielt haben? Bis jetzt? Bisher noch nicht Teacher Hero. Ja, das fand ich aber ehrlich gesagt nicht so Premium. Ja, okay. Aber ansonsten, alles, was wir gespielt haben, haben wir auch aufgenommen. Ja, das ist richtig. So ein paar Titel fiel mir halt Ich habe mich am Anfang heute übrigens gefragt, wir waren dann in der Minecraft-Area, warum zum Henker die Leute eigentlich hier hinkommen, um sich da einen Rechner zu setzen und Minecraft zu spielen. Es gibt einen eigenen Raum, nur für Minecraft. Wo ungefähr, ich sag jetzt mal, ein Sechstel von den Rechnern stehen, die es insgesamt auf der Messe gibt. Ja, also es war, also es sind so Gruppen, ich glaube A, sechs Rechner oder so, von A bis E. Ja. Oder A bis D. Also es sind schon einige Minecraft-Rechner. Also so um die 24 Rechner, irgendwas mit 25 Rechner stehen ja. Halt, ja. Und dann zocken die da alle Minecraft. Ja, und da habe ich mich gefragt, warum machen die das eigentlich? Weil, meine, die meisten kennen es ja schon. Ja. Warum tun die das nicht zu Hause? Weil es haben sich auch Leute angesteckt, da war eine Schlange. Warum machen die das nicht zu Hause? Und da wollten wir eigentlich, habe ich schon vorgeschlagen, mal so einen kleinen Jungen zu fragen, weil die Leute, die da halt Minecraft gespielt haben, müsst ihr euch denken, die sind alle, ich schätze mal, das Höchstalter war vielleicht von denen 14 oder so. Ja. Weil jetzt nicht schlimm ist. Aber ich hatte mir dann halt gedacht, ich nehme halt mal so einen kleinen Strahlemann und frag den mal, hör mal, warum spielst du hier eigentlich Minecraft nicht zu Hause? Und dann ist Peter aufgefallen, zum Glück, sonst hätte ich mich mal wieder blamiert, weil ich wollte das Ganze nämlich auch noch aufnehmen, dass das eine Competition war. Ja. Also es gab Hunger Games, es gab Adventure Maps. Ja. Und wer die da am schnellsten geschafft hat, der hat die Zeit eintragen lassen und der hat dann irgendwas gewonnen. Und vor diesem, wir sind durch den Ausgang dieses Bereiches tatsächlich in den Bereich gelaufen. Ja, natürlich, wir hatten ja auch hier unser rotes Bändchen ja. Mit dem. Aber wir haben das nicht gecheckt, dass das der Ausgang des Bereiches ist. Und dann haben wir uns einfach an einen freien Rechner gesetzt, haben ein bisschen gezockt. Ah, da haben wir sogar ein Video von aufgenommen, genau. Und dann wollten wir auf der anderen Seite raus und haben gemerkt, nee, hier ist zu. Nee, dann gehen wir mal wieder auf der anderen Seite raus. Und haben wir gemerkt, dass da mega die lange Schlange war und alle darauf gewartet haben, an Minecraft zu zocken. Ja, aber das habe ich auch nicht verstanden. Da waren noch so viele Rechner das frei. Da waren mindestens 3 bis 4 Rechner frei und die haben die Leute da einfach nicht reingelassen. Ja, aber die mussten wahrscheinlich sowieso warten, bis die Runde vorbei ist. Ja, das kann sogar sein. Es macht ja keinen Sinn, irgendwie mitten in der Runde da zu zocken. Ja, aber das war so unsere Minecraft-Erfahrung da. Das waren Texture Packs, waren sogar installiert. Ich glaube, hier Dingens wird immer benutzt. Nein, es war nicht Fax. Nicht? Nee. Es war aber auch sehr comichaft. Egal. Keine ich Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was war. Also. Aber es waren Texture Packs installiert. Man musste nicht unbedingt nur mit der Vanilla-Version vorlieb nehmen. Und das war dann im Endeffekt so alles, was wir zu Minecraft gesehen haben, weil ich meine, Minecraft machen wir selber, das spielen wir zu Hause. Und da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie riesig Videomaterial oder sonst was. Gott, ja, das ist ja Quatsch, ja. Und dann haben die irgendwann die Halle zugemacht. Genau. Da haben die so gesagt, so, wir haben jetzt 6 Uhr, bitte gehen Sie mal alle. Wir machen in einer Stunde wieder auf. Ja, also die haben nicht gesagt, bitte gehen Sie jetzt nach Hause, sondern bitte gehen Sie raus. Ja. Und entweder halt in die andere Halle oder in den Wartebereich, also oben in den Eingangsbereich. Lobby, oder weiß ich wohin. Und dann haben die angefangen, sauber zu machen. Ja. Also Staubsaugen und haben da irgendwie die Stühlchen wieder zusammengestellt. Um 6 Uhr abends. Und wir haben uns dann in die Queen's Hall verzogen. Ach, wir haben Kreuzworträtsel gemacht. Und da haben wir Kreuzworträtsel gemacht. Oh, Alter. Wir waren, wie ich fand, mega gut. Bis ich auf fand ich auch. 4 Sachen, die mussten wir googeln, die wussten wir nicht. Ey, wir haben Rapture vergessen, das ist echt peinlich. Ja, also wir sind echt nicht drauf gekommen. Aber ey, ganz im Ernst, wie heißt die Hexe? Pass auf, wie heißt eine Hexe, die mit einem Bären und einem großen Vogel in Verbindung gebracht wird, ja? Ich bin dann drauf gekommen, dass es mit Banjo-Kazooie gemeint ist, aber ich weiß doch nicht, wie die verkackte Hexe heißt. Ich hatte kein Nintendo 64, habe ich das schon mal erwähnt? Ja, das hast du heute ungefähr so 20 Mal gesagt. Aber Super Nintendo dann 21 Mal. na, wie hieß sie denn? Und wie, hab ich schon wieder vergessen. Grunt? Nee, irgendwas mit G auf jeden Fall. Ja. Grunt. Gruntilde oder so. Grunt, ja, hieß die so? Ja, irgendwas mit, wo ich mir noch gedacht habe, okay, es passt, weil das ist eine Witch, die ist gruntig oder irgendwie. Ja, okay, verstehe. Gruntilde, ja, gut, und oder der, so. Wie hieß der Radiomoderator von Burnout Paradise? Atomic. War es nicht einfach nur Atomic? Cater, irgendwie sowas. Und wie hieß die böse Fraktion, die angeführt wird von Handsome Jack? Doch, nee, Moment. Irgendwas mit Hyper. Verdammt, das hätte ich auch nicht gekriegt. Aber du hast die Spiele gespielt und... Ja, die Spiele sind einfach nur so dumm und scheiße. Nein, scheiße jetzt nicht, aber... Ja, das kann sein. Hyper Bowl. Nee, das ist ein Stilmittel. Hyper Bowl. Also ich habe Borderlands nie gespielt. Wobei ja, hat mich viel verpasst, also das war schon. Ich stehe nicht auf den Stil, auch nicht schon bei 13 oder X3. Das ist ein Loot-Game. Wie immer man das auch ausspricht. Ich wusste es nie. Was? 13 oder X3? 13. Ja. Das ist die dritte Variante. Also man sagt mit Sicherheit nicht X3. Das ist schon 13 gemeint. In der römischen Schreibweise, ja. Okay. Aber ich glaube tatsächlich, das Spiel offiziell 13 hieß. Ja, kann sein. Ist mir egal. Aber habe ich nie gespielt, weil Cell-Shading-Optik. Ich stehe nicht auf dieses Cell-Shading. Ne? Ja. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja, ist eigentlich gar nicht mal schlecht, ist was anderes. Dann habe ich es länger gespielt und immer gedacht, boah, nee, ich kann mir das nicht mehr geben. Was machst du da? Was hast du eigentlich? Ich weiß nicht, mich stört dieser Vorhang. Also, du scheinst echt... Ah. Was denn? Nix. Das stört mich. Nimm mal einen Schluck. Okay. Beiß mal vom Snickers ab, du benimmst dich schon wieder wie ein Diva. Nimm mal einen Schluck, Peter. Dann kommst du auch wieder auf den Schablettenkäse klar. Boah, nee, Alter. Wobei, weißt du, es gibt eine Situation, wo ich den ganz geil finde. Und zwar, wenn du Sandwich selber machst. Ja, ja, Sandwich-Toaster. Ja, genau. Und dann diesen Plastikkäse mit... Wieso ist das denn Plastikkäse? Weil da kein Käse drin ist. Mit Hinterschinken. Und einfach nur Hinterschinken. Ja. Nicht mit Salami. Nee. Mit du hast seltsame Essgewohnheiten. Mit Kochschinken. Dieser komische Plastikkäse mit Kochschinken ist mega geil. Ja, aber mit Salami ist auch gut. Nee. Und da kannst du... Du kannst sogar noch zusätzlich zur Salami Gurke mit reinmachen oder so. Boah, nee, Alter. Oder, ich meine, es gibt eine Menge Leute, die nicht auf Gurken stehen. Aber ich stehe auf Gurken. Achso, auch die Gewürzgurken? Ja, mega. Nice. Aber Gurke kannst du noch einmal, oder Champignons, quasi wie beim Raclette. Nein. Sandwich, ja, Sandwich Toasting ist quasi wie Raclette. Okay, aber, Moment, wo waren wir? Ah ja, genau, die haben irgendwann zugemacht. Und dann haben wir Kreuzworträtsel gerockt. Genau, und nachdem wir Kreuzworträtsel gemacht haben, ist uns schon des Öfteren aufgefallen, dass es da diverse Fehler auf dieser Messe gibt. Das haben wir dann auch aufgenommen, was wir dagegen tun mussten. Ja, ja, stimmt. Und wir haben immer noch einen Auftrag, da weiter dagegen vorzugehen. Ja, wir haben ja noch einen Tag. Ja, genau, das werden wir morgen hoffentlich hinkriegen. Sollten die diese Banner noch stehen haben, wenn wir die weiterhin... Es geht um YouTube-Banner, wo bestimmte YouTuber fehlen. Und das sind einfach Dinge, die berichtigt werden müssen. Ja, also nicht mal so... Also, ich weiß gar nicht... Ich würde halt gerne draufstehen, aber es ist jetzt nicht so von wegen, wir stehen nicht drauf, dann keine Ahnung. Nee, ich mag einfach nur diese Unvollständigkeit nicht. Ja. Das entspricht nicht meinem deutschen Gemüt. Das entspricht nicht deinem Autismus. Meinem Autismus? Ich bin doch kein Autist, Alter. Ich kann mich mit dir unterhalten. Und dir in die Augen gucken. Oh. Dabei. Aber, ist ja egal. Ja, das haben wir auf jeden Fall berichtigt. Das haben wir auch gefilmt, natürlich. Und dann haben wir uns mal wieder mit Kate unterhalten, die sozusagen die Veranstalterin ist, die wir dann zum zweiten Mal da getroffen haben. Ja, stimmt. Ja. Auf der ganzen Messe. Und dann mussten wir aus der Queen's Hall auch wieder raus, weil er gesagt hat, die jetzt wird hier sauber gemacht, also könnt ihr gerne wieder rübergehen und zocken. Das haben wir auch gemacht. Und dann wir haben mega krass getrommelt. Dann haben wir Schlagzeug gespielt. Alter, das ist geil. Wie richtige Musiker. Ja, 100%. Das war exakt wie ein echtes Schlagzeug. Ich weiß immer noch nicht, wie das Spiel hieß, was wir gespielt haben. Ich auch nicht. Es war ein Spiel auf dem... War es wieder? Nee, es war irgendwas. Nee, es war PlayStation 2. Ach ja, stimmt, PS2. Ja. Das könnt ihr euch ja mal angucken und sagen später in die Kommentare schreiben, wie das Spiel hieß. Ich fand's total abgefahren immer noch. Das war mega nice. Es war mega nice. Ich fand nur trotzdem immer noch vom Spieldesign hier total abgefahren, dass es so kindlich war. Also es war... Nee, es war japanisch. Sagen wir mal so. Also es war natürlich nicht offiziell japanisch, aber dieses Choose your level! Ja. Ja. Das stehen die Japaner drauf. Weißt du, bei Pornos machen die auch nur irgendwie so... Ach so. Ach so. Alles klar. Hab ich gehört. Okay. Ja. Dann können die jetzt quasi... den Ton, den du gerade gemacht hast, rausschneiden, damit ihre Pornos... Ja, ohne Spaß. Da brauchst du einfach nur so. Ich habe immer das Gefühl, die heulen. Das ist mega abtörend. Wer steht denn auf sowas? Was guckst du dir eigentlich für Videos an? Habe ich gehört. Ach so. Wer hat dir denn erzählt? Das will ich nicht sagen. Ich muss also... Das muss auch ein bisschen Privatsphäre hier schützen. Ja, war bestimmt Johnny. Ja. Okay, ich geb's zu. Es war Jonathan. Apelt. William Moritz. Ah, ja, stimmt. Ja, bei dir haben sie ja. Das Moment, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ah, ja, Trommeln. Nein, japanisch, also das Menü. Denn es war sehr, sehr kindlich gestaltet, wirklich. Also total bunt. Ich meine, das könnt ihr euch ja dann angucken. Und wir sind mega abgegangen. Auch wenn wir nicht unbedingt immer gut waren, weil wir anfangs leichte Probleme hatten, ja, mega, wo man hinschlagen soll. Im Endeffekt gibt's dafür nur zwei Stellen. Und zwar entweder volle Möhre aufs Schlagzeug oder an den Rand. Aber das haben wir nicht direkt gecheckt. Christian hat's vor mir gecheckt. Ich hab weißt du, was wir gar nicht aufgenommen haben? Das fällt mir jetzt erst ein. Was denn? Super Puzzle Fighter 2. Boah, Gott sei Dank haben wir das nicht aufgenommen. Christian hat mich so fertig gemacht, einfach nur. Das ist im Endeffekt so wie so ein Spin-off. Also die haben die Lizenz von Street Fighter genommen und haben ein Tetris-Spiel daraus gemacht im Endeffekt, wo man im Versus-Mode halt gegeneinander spielt und ganz normal die Steine irgendwie, die man wegmacht, die kriegt der Gegner drauf. Und währenddessen prügeln sich halt die Figuren, die man ausgewählt hat, die Street Fighter-Figuren, prügeln sich dann am Rande des Bildschirms. Und das kannte ich halt schon, weil das gab's bei Mortal Kombat, ich glaube, es war Deception. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Fand das da mega nice, hab das auch mit meiner Freundin bis zum Umfallen gezockt. Und naja, deswegen war ich halt leicht besser als Peter, obwohl Peter auch zwei leicht Spiele. Besser. Ja, du hast auch zwei Spiele geholt. Ja, also von 10 oder so. Ja, aber du hast mich schon ganz schön platt gemacht. Das ist ja nicht nix. Ja, das haben wir halt nicht aufgenommen, weil das war wirklich was wir halt zu zweit gespielt haben und wir haben halt das Stativ nicht mitgehabt. Ja. Ja, gut. Wir haben das Stativ nach England geschleppt, um es dann nicht zu benutzen. Wobei, wir benutzen Moment, wo steht, das steht, ja, ich gerade gesagt, das steht gerade drauf. Also von daher, Gott sei Dank haben wir es dabei. Ja, ist richtig. Und dann haben wir noch ein Spiel gespielt. Pff, scheiße, ich habe den Namen vergessen. Ich habe noch Iron Bread gespielt. Ja, aber nicht lange. Nee, weil die Steuerung geht einfach gar nicht. Maus und Tastatur vor allem. Ich meine, die Idee dahinter mit diesem ganzen Physikkram, die ist ja total witzig und da können sich auch sehr witzige Situationen daraus ergeben. Aber ich habe dann irgendwann, es funktioniert ja so ein bisschen wie Mount Your Friends, also du kannst dich als Brot sozusagen, ich habe es wirklich nur 10 Minuten gespielt, falls es da noch irgendwelche Kniffe gibt, tut's mir leid, aber du kannst dich halt mit den vier Ecken des Brotes mit einer Taste jeweils festhalten, ähnlich wie bei Mount Your Friends. Und du musst dann halt versuchen, irgendwo hinzukommen. Wir sind mal davon ausgegangen, dass es in den Toaster ist und das. Wir haben keinen Toaster gefunden. Ja, doch, in dem einen Level habe ich einen gesehen, der war halt relativ weit weg, aber es hat mich zur Weißglut gebracht, denn sobald man auf den Boden fällt, ist man nicht mehr essbar und die Essbarkeit geht runter und dann hat man verloren. Ja. Und da habe ich dann relativ schnell gesagt, nee, das ist scheiße. Und dann haben wir einen YouTuber getroffen, der heißt Monkey, also der YouTuber, weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt, genau, also wie der Channel genau heißt. Aber Monkey ist auf jeden Fall Teil davon. Und der ist uns schon am ersten Tag positiv aufgefallen, weil er mega nett zu uns war. Der ist schon gegangen mit seiner Nettigkeit. What the fuck? Was? Ja, das ist bei mir nicht unbedingt immer was Schlechtes. Okay. Der hat uns halt sein Spiel gezeigt, was er... Der hat ein eigenes Spiel programmiert, ja genau. Programmiert und das hieß Jetpack Joe. Irgendwas Joe... Ja, Jetpack, irgendwas mit Jetpack... Nee. Das, so heißt es nicht, weil das wäre zu krass an Jetpack Joyride. Es war aber auf jeden Fall irgendwas mit Joe und Jetpack, glaube ich, ja. Aber das heißt aber nicht Jetpack Joe, meine ich. Okay, du guckst mich so an, als würdest du sagen, es hieß so, du Motherfucker. Nein, ich gucke dich an und überlege gerade, ob ich mit dir darüber wette, ob es Jetpack Joe ist. Okay, das Wetten. Ja, was setzen wir denn? 5 Euro. Ach so, okay. Ja, okay. Du musst einschlagen. Wie ist da die Quote? Okay, wir haben gewettet. Ich meine, es heißt nicht Jetpack Joe. Und Christian meint schon. Wir werden es morgen herausfinden, spätestens. Weil das Spiel ist noch nicht draußen. Es erscheint jetzt erst die nächsten Tage für PC, Linux und Mac. Und das war ein Highscore-Game, wo man einfach nur, man muss sich das so vorstellen, so ein Typ hat ein Jetpack, ja, und der muss von links nach rechts durch so eine Welt fliegen. Und Linksklick heißt, Jetpack ist aktiviert. Wie bei Jetpack Joyride. Genau. Joyride. Und Linksklick nicht heißt, Jetpack ist nicht aktiviert. Das heißt, entweder der fliegt hoch oder der fliegt runter und man muss halt entweder ganz kurz nur aktivieren, damit er irgendwie auf dem gleichen Ebene bleibt und so weiter. Klicken und so fort. Oder nicht klicken, das ist hier die Frage. Ja, genau. Mehr muss man gar nicht machen. Also perfekt für Mobile und so Kram auch. Das hat mega Spaß gemacht. Ich habe erstmal den Highscore von dem Entwickler selbst geschlagen. Wobei das immer noch jämmerlich war zu dem, was da an Alltime-Highscore war, was heute angeblich so ein der Alltime-Highscore, der interessiert doch niemanden. So. Also man muss dazu sagen, es ist wirklich so ein Ding, wo man Ausdauer braucht, weil ja. An jedem verdammten Pixel, an dem man anstößt, geht man kaputt. Ja. Und der Entwickler sagte uns, also Monkey sagte uns, wie gesagt, er hätte einen Highscore von irgendwie 502. Peter hat dann halt ein bisschen probiert, hat dann locker seine 640 rausgeknallt. Ja, Mann. Der Alltime-Highscore, der heute gemacht wurde, von angeblich irgendeinem kleinen Kind, war bei 1452. Ich glaube, das war gecheatet. Es ist, also. Aber ich hab auch gedacht, du hast bei diesem komischen Super Street Fighter-Ding gecheatet. Oder mir Informationen vorbehalten oder sowas. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Und was war dein Highscore? Keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall auch den Highscore von dem Entwickler. Ja, 504 oder so hatte ich. Nein, du hattest erst 504. Genau. Und dann hast du 505. Dann habe ich 505 geschafft. Also ich habe quasi meinen eigenen Highscore um 1 verbessert. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man, sagen wir mal, wenn man das Spiel anfängt und man lässt die Maus los, hat man schon 12 Punkte. Das heißt, der Highscore geht relativ schnell hoch. Aber ja, dann habe ich den halt um einen verbessert. Aber das war eine Verbesserung. Das war eine Verbesserung, ja klar. Peters habe ich nicht mehr geknackt, aber auch nur, weil Peter dann gesagt hat, hör mal, wir müssen... Ja, weil die zugemacht, die hätten um eins doch, um neun doch zugemacht, oder? Nicht um 11 Uhr zugemacht. Oh, das stimmt, das kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Egal, ja. Die wollten halt alle auch irgendwie weiterziehen und dann sind wir zurück zum Hotel gelaufen, mega... Wobei, soweit ist es nicht Bullshit. Und dann haben wir hier noch die anderen YouTuber getroffen, die wollten jetzt auf eine Party gehen und dann haben wir gesagt, nee, wir nehmen lieber einen Podcast auf. Ja, das stimmt. Ja, und dann haben die gesagt, oh, sounds like fun. Ja, das muss man nämlich auch mal sagen, die anderen YouTuber sind alles faule Schweine. Ja, ohne Spaß, ey. Denn ich habe keinen von denen gesehen, erstmal, dass die überhaupt da irgendwas gezockt haben. Das können die halt, wie sie die wollen. Die waren entweder im Backstage-Bereich oder... Die haben auch nichts aufgenommen oder so, gar nichts. Ja. Also, verstehe ich nicht. War schon irgendwie strange. Könnte ich nicht. Gut, wenn du nur Minecraft machst, dann kannst du das schlecht aufnehmen, also... Ja, aber du kannst doch so ein Videotagebuch machen, so, hey, ich bin jetzt bei der Geek und guck mal meine Fans und... Was weiß ich? Alle zwei. Ja, das klingt mega assi, was ich hier gerade abziehe. Ja, und der war zuerst assi zu uns, also dürfen wir auch zuletzt assi zu dem sein. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Das kann ich dir sofort sagen. Ah, ist auch egal. Wir wollen ja keine Werbung. Nee, eben, vor allen Dingen wollen wir nicht irgendwelche Leute da hinschicken. Also, ach so, nee. Deswegen lass mal lieber vorsichtig sein mit sowas. Okay, und dann sind wir hier hochgegangen und haben den Podcast aufgenommen, der jetzt quasi vorbei ist. Echt schon? Ja, ich weiß nicht, willst du noch was sagen? Willst du noch über ein Thema reden? Ich bin noch nicht so ganz... Wir sind uns noch nicht so ganz im Klaren, ehrlich gesagt. Was wir denn morgen alles so erleben werden. Denn ja, stimmt. Wir haben auf diversen, also da gibt's ja diese Areas, von denen wir euch erzählt haben. Also beispielsweise, sagen wir mal, in der Action Area, da standen halt Schilder und da stehen halt die Spiele drauf, die wie da sind. Wie beispielsweise Doom und genau, Quake. Genau, da stehen Sachen halt drauf wie Doom, Quake, Duke Nukem 3D und was weiß ich nicht. Und die sind alle nicht da. Die sind alle nicht da. Ja. Also es geht jetzt nicht unbedingt um die Kategorisierung, sondern es geht darum, diese Spiele sind nicht da. Da haben wir uns am Anfang gedacht, okay, wahrscheinlich tauschen die Spiele morgen aus, weil dann haben die mehr Varianz drin. Das ist bestimmt interessanter. Pustekuchen. Die haben die Dinger einfach zu früh gedruckt und dann irgendwann festgestellt, die Spiele kriegen wir gar nicht. Und deswegen bin ich mal gespannt, weil wir haben relativ viel schon gespielt. Wir haben quasi alles gespielt. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, was wir da morgen so machen. Und Ich möchte dich aber beglückwünschen zu der Nutzung des Wortes Varianz. Warum? Weil das so ein ausgefallenes Wort ist. Jeder andere hätte Abwechslung gesagt, aber Varianz hat schon was. Ich habe tatsächlich an Variety gedacht. Ach so, okay. Nee, aber tatsächlich, es wird jetzt langsam so ein bisschen eng. Ich weiß nicht, was wir morgen noch groß hier machen wollen eigentlich. Vielleicht haben sie morgen noch eine interessante Podiumsdiskussion. Also es gibt auf jeden Fall das Podcasting und morgen haben wir dann ja offiziell unsere Podiumsdiskussion. Da bin ich auch gespannt drauf. Mal gucken, ob das passieren wird. Die Podiumsdiskussion ist um 12 und uns wurde wieder gesagt, ah, ihr müsst spätestens um 10 Uhr hier sein. Ja, wir werden um 10 vor 12 da auftauchen. Also so wie wir heute an der Nase herumgeführt wurden, jetzt mal ganz im Ernst. Ach, das finde ich gar nicht so schlimm. Ja, ich habe da kein Problem mit, aber überhaupt nicht, weil wir hatten ja einen coolen Tag. Ja. Das hat ja mega Spaß gemacht. Aber ich lass mich halt nicht zweimal verarschen. So nach dem Motto. Also deswegen werde ich mir morgen jetzt nicht den Stress des Jahrhunderts machen, nur damit man mir sagt, ja, cool, dass du jetzt 2 Stunden zu früh da bist, so wie ich dir gesagt habe, ich brauche dich nicht. Das stimmt. Ich bin aber auch mal echt gespannt, ob es da morgen irgendwie, dass wir da irgendwas erzählen müssen. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir kriegen Fragen gestellt einfach. Ja, und da kannst du mal von ausgehen, dass es die gleichen Fragen waren wie heute. Das heißt, die erste Frage wird sein... Nein, Vincent hat gesagt, die werden ein bisschen anders sein, ja, weil wir so groß sind. Was ich sehr lieb fand. Ja, dann darf er das bitte gerne nochmal erwähnen, weil sonst dann hört sich das nicht so abgehoben an, wenn wir das tun. Und das hat er gesagt. Der was? Nein, aber ich würde jetzt nie sagen, so zum Beispiel, ja, also wir mit unseren 1,84 und Um Gottes Willen. Nein. Das würde ich nie sagen. Und für den englischen Raum ist es halt auch so klein. Das stimmt. Davon mal abgesehen. Aber da bin ich auf die Fragen gespannt. Ich auch. Also wahrscheinlich fragt der, der will bestimmt wissen, was wir für Tipps geben können. Und dann sagen wir, mach kein Minecraft. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Also keinen reinen Minecraft-Channel. Nein, mach erst einen reinen Minecraft-Channel, dann fang an mit Lifestyle und dann mach irgendwas öffentlich total Verrücktes, wo du in allen Medien landest. Ja. Und das funktioniert. Wobei ich jetzt, also generell ist halt immer die Frage, also wenn die Leute nach Tipps fragen und man dann so und einem so einfällt, mach keinen Minecraft-Channel, ist das natürlich insofern Bullshit, als wenn du da trotzdem Bock drauf hast, dann machst du natürlich einen Minecraft-Channel. Ich meine, ist halt. Ich finde dieses ganze Tipps geben sowieso immer tricky, weil wir haben auch nie gefragt, kannst du uns mal Tipps geben, sondern es geht halt auch immer ein bisschen um den gesunden Menschenverstand. Es gibt halt immer so ein bisschen so einen kleinen, ja nicht mal Leitfaden, sondern nur so ein, irgendwie so grobe Rahmenbedingungen, würde ich das fast nennen. Und die sind meistens eher technischer Natur oder so Sachen wie, guck, dass du Sachen zumindest regelmäßig hochlädst. Egal was. Wenn du deine Zuschauer dazu kriegst, okay, dass du halt hochladen kannst am Tag, wann du willst, dann ist das auch egal. Aber es muss auf jeden Fall regelmäßig sein. Dann diese ganzen technischen Sachen. Aber so immer dieses, ja, du darfst das auf keinen Fall machen. Ich meine, wenn du da Bock drauf hast, dann machst du das trotzdem. Ja. Weil die Leute fangen ja mittlerweile echt mit YouTube an, was wir halt nicht gemacht haben, mit der Prämisse dann, ich muss jetzt groß werden. Und da ist das halt immer dann sau schwierig zu sagen, okay, so wird das was. Also vor allen Dingen, solche Leute will ich auch gar nicht unterstützen. Was ist das für eine Herangehensweise? Also eben. Das ist nicht unterstützenswert, meiner Meinung nach. Und macht es am besten wirklich als Hobby. Also dann macht es auch immer am meisten Spaß. Wenn ich groß bin, Papa, will ich mal YouTuber werden und all das YouTube-Money verdienen. Ja, dann würde ich als Vater sagen, hast du wohl... Rechts, links, Schelle! Ach, Peter schlägt seine Kinder, alles klar. Damit können wir dann den heutigen Podcast... Da hat der Lugenfit aus mir gesprochen. Ja, wir müssen aber echt mal beenden, weil ich muss echt mega krass pissen. Okay. Nur mal für euch auch als Information, ja, falls ihr gerade auf dem Weg zur Schule seid, so wisst ihr, der Peter, der musste vor 12 Stunden pissen. Das ist die wichtigste Information des Tages. Sehr gut. Also um quasi 11:55. Nachts. Haben wir schon 11:55? Wir haben 11:05. Ach so, ja, okay. Dann danken wir an dieser Stelle mal wieder vielmals fürs Zuhören und freuen uns auch wieder auf euer Feedback. Hashtag Petecast. Hashtag ist noch so eine Petecast. Sache. Wir haben dem jetzt jemanden weggenommen. Ja, ist egal. Den gab es vorher schon, aber so heißt der halt. Das ist halt am logischsten. Ja. Hashtag Petecast. Hashtag Petecast. Und ich bin gespannt, was morgen ein Feedback kommt. Oder generell jetzt so die nächsten Tage. Generell, ja. Dauert ja meistens auch manchmal. Manche Leute hören sich das ja dann nicht jeden Tag an. Das ist ja nicht so. Wobei, was haben wir jetzt? Wir haben in der Nacht von Freitag auf Samstag, ne? Ja. Das könnte vielleicht jetzt ein paar mehr Leute noch in der Nacht gucken. Aber ist auch egal. Wir laden den Shit jetzt hoch. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir hoffen, wir konnten euch durch unsere Worte ein bisschen darstellen, was wir erlebt haben. Videos folgen kommende Woche auf youtube.com/pietsmittv und irgendwann kommt auch DSA. Und jetzt ist gut, denn ich muss auf Toilette. Damit haben wir auf und Peter stinkt nach Schablettenkäse. Also haut rein. Nein, tu ich nicht. Tschüss.